Wir versuchen zu verstehen, doch am Ende bleiben alle am selben Fleck stehen. Letztendlich ist der Täter noch auf freiem Fuß, die Gerechtigkeit droht unterzugehen. Aber genügen Menschen halten die Erinnerung an die Tat am Leben. Auch wir wollen nicht vergessen und können nicht vergeben. Kämpf mit mir, die Last.